meine erste Liebe, ich geb dir niemals den Laufpass. Denn ich bin aufgewachsen in Sachsen, Anhalts Hauptstadt. Du bist für mich und mein Leben der beste Schauplatz. Jeden Morgen bist du mein fulminanter Auftakt. Meine erste Liebe, ich geb dir niemals den Laufpass. Denn ich bin aufgewachsen in Sachsen, Anhalts Hauptstadt. Meine erste Liebe, ich geb dir niemals den Laufpass. Denn ich bin aufgewachsen in Sachsen, Anhalts Hauptstadt. Du bist für mich und mein Leben der beste Schauplatz. Crystal, mindestens 1,2 Gramm. Ich bin auf Crystal. Crystal.